Die staatliche Ausstellung der Industrial Designs zum Tag der Sonne wurde am 6. April in der staatlichen Ausstellungshalle für industrielle Formgestaltung eröffnet. Daran nahmen die Mitarbeiter des zuständigen Bereiches, die Designer, Lehrer und Forscher teil. In der Ausstellung mit dem Thema »Die zukunftsorientierte industrielle Formgestaltung Koreas« sind mehr als 2400 Designs, wie die Zeichnung für die Dekoration der Stirnseite des Sonnenpalastes Gumsusan und die Designs vom Passagierbus und der Warenzeichen der Kimchi-Fabrik Ryugyong und des Getreideverarbeitungswerkes Pyongyang zu sehen, die Genosse Kim Jong-un persönlich begutachtet hatte. Ausgestellt sind außerdem über 1500 Designs, Produkte, Modelle, Fotos und Movies, die von den Entwerfern, Lehrern, Forschern, Studenten und Liebhabern aus dem Zentralamt für industrielle Formgestaltung, dem Kunststudio Mansudae, den Studios für industrielle Formgestaltung in den Bezirken, den Einheiten für Industrial Designs, von den Ministerien und zentralen Institutionen, den Fabriken, Betrieben und Bildungsanstalten geschaffen wurden.